Abschnitt 35 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Burton. Abend und Morgen. Auf der großen Terrasse, die nach dem Park zuging, saßen wir in der Sommernacht und tranken den roten Wein des Dionysos. Die Tische standen weit voneinander, so dass die Gespräche der Nachbarn einander nicht störten, und ungehindert konnten wir an unseren Gläsern abhandeln, was zu sagen war von den Rätseln dieser nächtigen Welt und von der Ohnmacht unseres Wissens. Der Sommerabend verflammte. Sein Schein stand lange im Westen, kroch dann am Nordhimmel entlang und floss nach kurzer Nacht in kühlen Morgendämmer über. Und wir hatten es immer noch nicht ausgesagt. Aber um die elektrischen Lampen da oben schwirrten die Falter in dunklen Wolken. Sie stießen gegen das helle Glas, überstürzten sich, versenkten sich, taumelten, und es starben in dieser wohligen Nachtstunde Milliarden von Leben. Jeder dieser Falter hatte ein pochendes Herz im Leibe, jeder ein Gehirn mit tausend feinen Fältelungen, jeder verästelte Nerven und tastende Organe, in denen ein unendlicher Sinn gewaltet hatte. Und ihre Leichen fielen wie ein weicher Schnee in den Rasen, wo sie verwesen sollen und wo im kommenden Frühling tausend Blütensterne nun umso kräftiger leuchten werden. Der Abend kroch am Nordhimmel entlang und wurde Morgenlicht. Und wer ist der große, strenge Mann, sitzend auf den roten Wolkenbänken des Orients mit geschlossenen Augen? Wer ist es, der da spricht von der ewigen Wiederkehr des unreinen Lebens und von dem Tod, der nur den Guten wird? Im fröstelnden Morgenwinde verstummt das Gespräch, ohne sein Ziel gefunden zu haben, und wir fassen das letzte Glas und bringen es ihm, dessen Namen keiner zu sagen wagt. Ende von Abschnitt 35, gelesen von Jessi Dessorosler im Juli 2024.